Kundgabe 5757. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.08.1953. Freier Wille. Erdenschicksal. Mein Heilsplan ist festgelegt seit Ewigkeit. Das heißt, alles wickelt sich ab nach einem Plan, der von meiner Liebe und Weisheit bestimmt wurde. Weil ich von Ewigkeit erkannte, was zweckdienlich ist, und weil ich dieses also zur Anwendung bringe, um den Wesen wirkliche Heilung zu ermöglichen. Also ist auch das Schicksal des einzelnen Menschen festgelegt meinem Heilsgedanken entsprechend, weil ich auch um den Willen des Menschen weiß, weil mir jede Willensregung und Richtung bekannt ist seit Ewigkeit. Dieser Wille aber ist und bleibt frei, auch wenn ich seit Ewigkeit um ihn weiß. Das ist euch Menschen unbegreiflich, dass der Mensch nicht zu seinem Denken, Wollen und Handeln gedrängt wird, dass es ihm völlig freisteht, seinen Willen zu gebrauchen, nach jeder Richtung hin, dass ich aber das Schicksal des Menschen schon diesem Willen entsprechend gestaltet habe, um in denkbar günstigster Weise einzuwirken auf dessen Willen und dadurch die höchstmöglichste Reife zu erzielen während seines Erdenlebens. Ich will ihm immer nur Gelegenheit geben zur Willenswandlung, also zur Verbindung mit mir, die das Wesen einst auflösen wollte. Und das soll das ihm auferlegte Erdenschicksal zu Wege bringen. Es kommt also mehr auf die Wandlung seines Denkens an, als auf das, was er durch irgendwelche Zwangslage dazu bestimmt, ausführt. Der Wille an sich ist nicht immer das gleiche wie die Ausführung eines Gedankens. Der Wille ist die innerste Regung im Menschen. Und es kann auch der Wille gerichtet sein auf etwas völlig Unerreichbares, ihm unausführbar Scheinendes. Und eben dieser Wille ist es, der bewertet wird, für den der Mensch sich verantworten muss. Aus diesem Willen können sich wohl Handlungen ergeben, die der Mensch dann als schicksalsmäßig bedingt ansieht und die ihn einen freien Willen leugnen lassen. Und doch liegt ihnen erstmalig der freie Wille zugrunde, der aber von mir schon seit Ewigkeit erkannt worden ist und Anlass war, dass ich sein Erdenschicksal so gestaltet habe, wie es nun sich an ihm erfüllt. Zwar könnet ihr nun auch entgegenstellen, dass auch euer Denken einem gesetzmäßigen Zwang unterworfen sei. Und es muss euch nun hier mein Wort genügen, dass weder ich als Gott und Vater von Ewigkeit noch mein Gegner zwangsmäßig euer Denken beeinflussen wird, dass ihr euch wehren könnet gegen jeden Gedanken, der von unten kommet, wenn ihr wollet, dass nur von oben euch Gedanken berühren und umgekehrt. Es ist und bleibt euer Wille ausschlaggebend, der keinem Zwang untersteht. Und darum müsstet ihr euch zuvor klar machen, was ihr unter Wille überhaupt versteht. Als denkfähige Wesen mit Ich-Bewusstsein muss sich also euer Ich einen gedanklichen Inhalt schaffen. Es muss sich in einer Sphäre bewegen, die es anspricht. Das Ich muss sich selbst behaupten können in der selbstgeschaffenen Sphäre und frei bestimmen können über sich selbst. Es ist der Wille nichts anderes als ein Hinausragen oder Hinausstreben des Ichs in die Sphäre außer sich. Gedanken und Wille sind untrennbare Begriffe, denn ein denkfähiges Wesen kann nur durch den Willen sein Denken unter Beweis stellen. Denken und Wollen sind aber nicht zu verwechseln mit Ausführen des Willens, weil dazu eine Kraft erforderlich ist, die das Wesen haben kann oder auch nicht. Der Mangel an Kraft hebt aber nicht die Fähigkeit des Wollens auf, dass der Mensch zu diesem oder jenem Handeln schicksalsmäßig gezwungen werde. Ist ein großer Irrtum, wenn damit behauptet wird, dass der Mensch dann also keinen freien Willen habe. Denn nicht das Handeln ist ausschlaggebend, sondern der Wille, der jede Handlung begleitet, um den ich aber weiß seit Ewigkeit, was nun auch das Schicksal des Einzelnen erklären sollte, dem eben dieser sein Wille zugrunde liegt. Amen.